Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Und viele sind genervt von dem Facebook-Newsfeed. Denn was da passiert, das kann auch gehörig nerven. Da erscheinen ja nicht automatisch immer die aktuellsten Posts mit Datum und Uhrzeit so schön chronologisch geordnet. Sondern wenn man die nach Datum und Uhrzeit haben will, dann muss man immer ganz aktiv auf neueste Meldung drücken. Und selbst dann bekommt man nicht alle von seinen ganzen Kontakten oder seinen Abonnements. Das nervt viele von uns schon länger und viele fragen sich auch, warum muss das sein? Und da hat jetzt mal wieder jemand genauer nachgefragt, warum das denn so ist. Und seitdem haben wir tatsächlich neue Einblicke. Konstantin Zurawski aus unserem Netzreporter-Team hat sich das angeschaut. Was wissen wir denn jetzt darüber? Nach welchem Prinzip sortiert Facebook die Posts zum Beispiel in deinem, in meinem, in unserem Newsfeed? Wir wissen, ein Algorithmus hilft und der berechnet eben, was in unserem Newsfeed zu sehen ist und was nicht. Wie dieser Algorithmus aber genau funktioniert, das weiß nur Facebook selbst. Das ist im Prinzip so ein Geheimnis wie auch der Google-Suchalgorithmus. Immer mal wieder erfährt man was darüber, so wie jetzt eben der Journalist Will Oremus vom Online-Magazin Slate. Er hat direkt bei Facebook vor Ort nachgefragt, er hat auch Antworten bekommen und das erweitert das Bild über diesen Algorithmus jetzt nochmal etwas. Dieser ominöse Algorithmus, warum brauchen wir den überhaupt? Also der berechnet die sogenannte Relevanz von Beiträgen auf unserer Facebook-Startseite. Facebook hat ein Interesse daran, dass die Nutzer die Beiträge möglichst interessant finden, also relevant für sie sind. Und deshalb möchte und Facebook möchte ja, dass die User möglichst lange bleiben und eben auch oft wiederkommen. Und dann wäre es für Facebook natürlich schlecht, wenn wir das alles langweilig fänden, was wir da sehen. Und deshalb zeigt Facebook dem User eben nicht unbedingt die Sachen an, die aktuell sind oder sogar alle Beiträge, die potenziell angezeigt werden könnten. Das wären einfach viel zu viele. Facebook gibt an, jedem Nutzer könnten bei jedem Login durchschnittlich 1500 neue Posts angezeigt werden. Das muss dann halt erstmal aussortiert werden. Okay, und deshalb werden dann tatsächlich auch mir viele Statusmeldungen und Posts von Freunden gar nicht angezeigt, obwohl ich ja mit denen offiziell bei Facebook befreundet bin, weil Facebook gemerkt hat, ach, wenn der Konstantin was postet, scheint die Malis das nie zu interessieren, also kommen seine Posts bei ihr nicht mehr so häufig vor. Genau so ist das. Die meisten Statusmeldungen und Posts werden nicht angezeigt. Genau. Das heißt ganz klar, wir werden bevormundet von Facebook. Die Alternative dazu wäre aber, wir bräuchten jeden Tag, ich sage jetzt mal eine Zahl, 1 bis 3 Stunden, um alle Meldungen eben selbst zu durchforsten. Ne? Uiuiui. Was spielt denn dann eigentlich eine Rolle, also um die Relevanz von Beiträgen zu messen, wenn es jetzt nicht Aktualität unbedingt ist? Aktualität ist es auch, aber es ist eben nur ein Teilaspekt. Mhm. Es sind ganz viele Sachen, da kann ich jetzt auch nur Beispiele nennen, würde sonst viel zu weit führen. Also was für diesen Algorithmus auf jeden Fall wichtig ist, das ist die Aktivität der Nutzer. Welcher Beitrag wird gelesen, welcher bekommt ein Like, welcher wird kommentiert, welcher wird geteilt. Und das erklärt dann eben zum Beispiel auch, warum es diese Like-Funktion überhaupt gibt auf Facebook. Die ist natürlich auch attraktiv für uns als Leser, weil wir sagen können, wir mögen das. Und es ist auch attraktiv für die Leute, die was posten, weil es irgendwie so schmeichelt. Aber eigentlich geht es Facebook erstmal nur darum zu analysieren, was wollen die Nutzer sehen und was nicht. Wofür dann wiederum ein Like ein guter Indikator ist, nach deren Meinung. Ja, aber eben auch mit Einschränkungen. Das ist ein bisschen kompliziert. Katzenvideos zum Beispiel, die bekommen in der Regel viele Likes. Das heißt jetzt aber eben nicht, dass man sich nur Katzenvideos angucken will in seinem Newsfeed, klar. Und deshalb geht es eben noch um ganz viele andere Fragen, zum Beispiel, wie schnell ist die aktuelle Internetverbindung? Lohnt es sich da überhaupt viele Videos anzuzeigen? Vielleicht hat man gerade ein schlechtes Netz und man kann gar keine Videos gucken. Bekommt ein Beitrag kurz nach Veröffentlichung viele Likes oder erst ein paar Tage später? Das sagt dann was über die Aktualität aus. Wie lange gucken wir uns einen Post an? Klicken wir direkt auf den Link oder zögern wir ein paar Sekunden? Wie lange bleiben wir bei einem Post? Wann kommen wir zurück auf die Startseite? Wann scrollen wir wie, wohin? Also im Prinzip unser komplettes Nutzerverhalten auf dem Newsfeed analysiert Facebook und macht daraus dann sozusagen eine Vorhersage für die Zukunft, welche Beiträge wir mögen und welche nicht. Für Programmierer vielleicht eine feine und interessante Sache, für mich eher so ein bisschen unheimlich mal wieder. Du hast ja eben schon gesagt, die bevormunden uns quasi in dem Sinne. Schadet uns das trotzdem darüber hinaus auch irgendwie? Ja, das muss eigentlich jeder für sich selbst entscheiden. Zum einen verpassen wir auf jeden Fall Beiträge, die wir vielleicht gerne gesehen hätten. Andererseits, wenn wir es alles selbst machen würden, bei Twitter ist es ja so, da bekommen wir alle Tweets angezeigt, dann würden wir vielleicht auch wichtige Nachrichten verpassen, weil wir eben gar nicht die Zeit haben, das alles zu lesen. Und dann haben wir vielleicht die aktuellsten 300 und die letzten 1200 bekommen wir gar nicht mit, weil wir so weit eben gar nicht kommen. Ne? Naja, und dann ist es für Facebook natürlich auch wichtig, um gezielt Werbung zu schalten. Aber auch das wissen wir, das ist eben der Deal zwischen Facebook und Google und den Kunden. Daten gegen Service. Hey, weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt auf alle meine Freunden-Facebook-Seiten und like immer den Beitrag, den die haben. Und das mache ich jetzt jeden Tag. Und dann gucke ich mal, wie Facebook reagiert und was der Algorithmus mir dann zeigt. Viel Spaß. Na gut, ich habe ja auch sonst nichts zu tun, ne? Außer mal zu liken und darauf zu reagieren. Beziehungsweise macht ja Facebook und stellt mir daraufhin meinen Newsfeed zusammen. Naja, wer es will, ja, kann man machen. Danke, Konstantin. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?